Kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Kapitel 3.3. Dialektischer Materialismus. Bereits bei dem altgriechischen Philosophen Heraklit, von dem uns nur wenige Textfragmente erhalten sind, finden wir den Kern des dialektischen Denkens, nämlich den Gedanken der Bewegung im Zusammenhang mit der Einheit von Gegensätzen. Hegel erklärt ca. 2300 Jahre später die geschichtliche Entwicklung durch eine immer weiter aufsteigende Entwicklung des Geistes vom Niederen zum Höheren. Der Geist trägt während seines Entwicklungsprozesses das Erbe der Vergangenheit weiter, revidiert es ständig in Teilen und erklimmt so im Verlaufe der Zeit von einer Stufe die nächste. Was für den Geist auf der Ebene des einzelnen Menschen gilt, gilt bei Hegel auch für die des Weltgeistes, den man als eine Art kollektiven Entwicklungsstand des Erkenntnisprozesses in einer Epoche verstehen kann. Die Stufe, auf welcher der Geist zu einem bestimmten Zeitpunkt steht, wirkt nach Ansicht Hegels auch auf den Entwicklungsstand der anderen Sphären der Gesellschaft, Ökonomie, Gesetze, Politik, Kunst und so weiter, ein, sodass sie sich ebenfalls zum Höheren hin weiterentwickeln. Hegel leugnet zwar nicht die objektive Existenz der Materie, weil Hegel jedoch die Entwicklung des Geistes für die bestimmende Seite hält, die der Materie dagegen für das Nachrangige, ist seine Dialektik eine idealistische Dialektik. Marx und Engels, die umgekehrt die Materie für die Grundlage halten, das Bewusstsein der Menschen dagegen nur für dessen Folge, erfanden zwar nicht den Materialismus, wurden aber seine konsequentesten Verfechter. Im Nachwort zur zweiten Auflage des ersten Bandes des Kapitals grenzt sich Marx von der dialektischen Methode Hegels ab. Zitat: Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozess, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbstständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts anderes als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle. Für Marx ist der Mensch also nicht nur selbst materiell, sondern auch fest verbunden mit seiner materiellen Umwelt, von der er sich nicht lösen kann. Das Bewusstsein ist nicht nur selbst Produkt der Materie, des Nervensystems, sondern die Inhalte des Bewusstseins, die Ideen und Auffassungen sind ebenfalls Ausdruck der materiellen Welt. Die materialistische Dialektik ist anders als die idealistischen Formen des dialektischen Denkens eine Wissenschaft von der realen Bewegung der Dinge selbst. Die materialistische Dialektik erfindet also die dialektischen Bewegungsgesetze nicht zuerst im Kopf, um sie dann in der Realität zu suchen. Sie untersucht umgekehrt die materielle Realität so genau wie möglich, um die Gesetze ausfindig zu machen, nach denen sie sich bewegt. Diese werden dann zwar im Kopf des Menschen theoretisch ausformuliert, die Theorien sind dann aber nur das Abbild der tatsächlichen Bewegung. Das hat auch Konsequenzen für die wissenschaftliche Arbeitsweise. Finden wir heraus, dass unsere Vorstellungen von der Realität sich mit der Realität nicht decken, so müssen wir unsere Vorstellungen eben ändern. So findet wissenschaftlicher Fortschritt in der Regel statt. Wir haben uns nun mit dem Materialismus und mit der Dialektik beschäftigt. Die materialistische Dialektik oder der dialektische Materialismus ist die Vereinigung von beidem. Es handelt sich also um eine Dialektik, die die grundlegenden Entwicklungsgesetze der Welt in der Materie beschreibt und sich nicht etwa nur auf dem Gebiet des Geistes abspielt. Und es handelt sich um einen Materialismus, der die Materie nicht als totes und starres Anschauungsmittel betrachtet, sondern in ihrer ständigen Bewegung, Veränderung und Widersprüchlichkeit. Bei den alten griechischen Philosophen bedeutet das Wort Dialektik ursprünglich, dass man durch den Dialog entgegengesetzter Positionen zur Lösung von Widersprüchen kommt und so neue Erkenntnisse gewinnt. So macht es der Philosoph Platon. Seine Theorien stellt er immer als Gespräch zwischen Personen unterschiedlicher Meinung dar, die ihre Argumente austauschen und so schließlich auf einen gemeinsamen Nenner kam. Allerdings stellte man mit der Zeit fest, dass nicht nur das Denken sich durch Widersprüche weiterentwickelt, sondern die gesamte Wirklichkeit. Die Dialektik ist daher nicht nur die Wissenschaft von der Entwicklung des Denkens, sondern auch die von der Entwicklung der objektiven materiellen Realität. Letzteres, also die dialektische Entwicklung der Materie, ist dabei das Grundlegende, während die Entwicklung des Denkens nur der Ausdruck der materiellen Entwicklung ist. Darauf werden wir in Kapitel 3.5 genauer eingehen. Engels bezeichnet die Dialektik umfassend als die Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens. 3.3.1 Bewegung als Eigenschaft der Materie. Nach dem dialektischen Materialismus weist die Materie bestimmte Eigenschaften auf. Die erste dieser Eigenschaften wurde schon genannt. Die Materie bewegt und verändert sich ständig. Das kann eine einfache Ortsveränderung sein, wie zum Beispiel bei einem fahrenden Zug. Das ist der Fall, den die klassische Mechanik betrachtet. Es gibt aber, wie bereits erwähnt, auch andere Formen der Bewegung, die alle auf der Welt existierenden Dinge betreffen. Wenn der Zug beispielsweise ausgemustert und auf das sprichwörtliche Abstellgleis gestellt wird, bewegt er sich zwar für unsere Augen nicht mehr, er fährt ja nicht mehr durch die Gegend. Trotzdem werden Wind und Wetter ihn langsam verändern. Er wird verrosten, die Farbe wird abblättern und nach einigen Jahren wird er nicht mehr benutzbar sein, wenn er nicht ständig instand gehalten wird. Denn das Material, aus dem er besteht, bewegt sich in Wirklichkeit weiter. Die Atome und Moleküle bewegen sich ständig, auch die von Metallen. Sie unterliegen chemischen Reaktionen, durch die sich das Material unweigerlich mit der Zeit verändert, selbst wenn diese Prozesse viel zu langsam sind oder auf einer zu kleinen Größenskala ablaufen, als dass wir sie mit dem bloßen Auge beobachten könnten. Es gibt also nichts, was sich nicht bewegt. Zwar kann ein Objekt sich natürlich vorübergehend in einem gewissen Ruhezustand befinden, wie unser Zug, aber diese Ruhe ist nie absolut, denn völlige Abwesenheit von Bewegung gibt es nicht. Das, was uns als Ruhe erscheint, ist also nur ein zeitweiliges Gleichgewicht, das ab einem gewissen Zeitpunkt wieder aufgehoben werden wird. Wirklich dauerhaft ist also nicht die Ruhe, sondern die Bewegung. Um all das zu verstehen, brauchen wir keine göttliche Kraft, die außerhalb unserer Welt steht. Die materiellen Prozesse sind selbst Ursache aller Veränderungen. Die Selbstbewegung ist die ewige Daseinsweise der Materie, die einzige Form, in der die Materie existiert. Die Entdeckung der Selbstbewegung durch die Entwicklung der Dialektik als Wissenschaft der Bewegung war eine entscheidende wissenschaftliche Leistung, die aus der theoretischen Verallgemeinerung der Ergebnisse der Naturwissenschaft entstand. Mit dieser Entdeckung war die Möglichkeit gegeben, die Bewegung aller Dinge zu verstehen, ohne auf einen Gott zurückgreifen zu müssen. 3.3.2 Der Zusammenhang der materiellen Welt. Die zweite zentrale Eigenschaft der Materie ist ihre Einheitlichkeit. Wie schon erwähnt, bildet die Welt nach der dialektischen Auffassung eine Einheit. Es gibt also nichts, was von allem anderen isoliert existiert. Doch was ist die Grundlage dieser Einheit? Frühere dialektische Denker gingen zum Beispiel davon aus, es gäbe eine Ursubstanz, aus der alles bestehen würde. Oder sie glaubten, dass die Einheit, also der umfassende, allseitige Zusammenhang aller Dinge, darin bestehen würde, dass Gott die ganze Welt als Einheit geschafft habe und in ihr allgegenwärtig sei. Diese philosophischen Anschauungen bezeichnet man als idealistischen Monismus, von altgriechisch monos, einzig. Doch die Wissenschaft konnte weder jemals eine Ursubstanz noch einen Gott entdecken. Tatsächlich existiert die Einheit der Welt durch den materiellen Zusammenhang der Dinge, in der Tatsache, dass alles Existierende miteinander in einer Wechselwirkung steht, die wiederum bestimmte Gesetzmäßigkeiten befolgt. Dieses philosophische Prinzip der materiellen Einheit, welches auch die Grundlage des dialektischen Materialismus ist, nennt man deswegen materialistischen Monismus. Sowohl der idealistische als auch der materialistische Monismus stehen dabei im Gegensatz zur philosophischen Lehre des Dualismus, welche von zwei unabhängigen und gleichberechtigten Substanzen ausgeht, wie zum Beispiel getrennt voneinander existierendem Körper und Geist. Wie diese beiden Substanzen miteinander in Wechselwirkung stehen, vermag der Dualismus nicht zu erklären und benötigt zur Lösung dieses Problems meistens die Religion oder einen Gott. Die Einheit der Welt ist dabei nichts, was die Naturwissenschaften eines Tages durch ein Experiment oder eine bestimmte Beobachtung entdecken konnten. Sie ist vielmehr das Ergebnis einer theoretischen Verallgemeinerung zahlloser einzelner Erkenntnisse. Auch räumlich voneinander getrennte Objekte in der Natur wirken aufeinander, zum Beispiel indem sie sich gegenseitig anziehen, indem sie durch Strahlung wie Licht und Radioaktivität und so weiter wirken, indem sie vielleicht Luftmoleküle verdrängen und so weiter. Genauso ist es auf dem Gebiet der Gesellschaft. Wichtige gesellschaftliche Ereignisse, beispielsweise wirtschaftliche Aufschwünge oder Krisen, Kriege oder Revolutionen, können an einem weit entfernten Ort geschehen, doch sie betreffen uns trotzdem. Sie haben auch bei uns Auswirkungen auf die Entwicklung der Ökonomie, des Klassenkampfes und der Politik im Allgemeinen. Der Kapitalismus hat, wie wir an späterer Stelle sehen werden, die Beziehungen zwischen allen Teilen der Welt viel enger geknüpft, als es je zuvor der Fall gewesen ist. Die Einheit der Welt macht sich also in historisch nie dagewesenem Ausmaß bemerkbar. Der dialektische Materialismus bleibt nicht dabei stehen, den allgemeinen, wechselseitigen Zusammenhang der Dinge einfach festzustellen. Er untersucht auch die genaue Art der jeweiligen Zusammenhänge. Ist also eine Wissenschaft von den allgemein in der Realität auftretenden Zusammenhängen und Wechselbeziehungen, wie zum Beispiel der Kausalität, dem Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem, den Naturgesetzen und gesellschaftlichen Gesetzen. Zusammenhänge sind dabei nicht wie im metaphysischen Denken als bloße Zusammensetzung von getrennten Teilen zu verstehen, so wie man Legosteine zusammensetzt. Die einzelnen Teile sind dabei nämlich nicht beliebig austauschbar, sondern durch ihre Rolle, ihre Funktion als Teil des Ganzen bestimmt. Die Blüte einer Blume ist zum Beispiel nicht für sich zu betrachten, sondern sie existiert als Teil der ganzen Pflanze. Sie erfüllt für die Pflanze eine Funktion, die mit ihrer Fortpflanzung zusammenhängt und ist für ihre Existenz auf die Pflanze angewiesen. Den letzten Aspekt sieht man schon daran, dass eine Blume in der Vase schneller verwelkt, weil ihr dann wichtige Nährstoffe fehlen, die ihr nur durch den restlichen Körper der Pflanze geliefert werden können. Nach dem dialektischen Materialismus ist das Ganze also nie einfach die Summe der Teile, sondern das Ganze durchdringt seine einzelnen Teile. Es bestimmt den Zusammenhang zwischen ihnen und die Gesetze, nach denen sie sich verändern, entstehen und vergehen. Das gilt auch für den Zusammenhang von Materie und Bewusstsein. Das Bewusstsein ist von der Materie nicht zu trennen. Es gibt keinen irgendwie frei schwebenden Geist, der nicht an einen Körper gebunden wäre. Daher widerspricht der dialektische Materialismus den Auffassungen der verschiedenen Religionen, die davon ausgehen, dass die Seele vor oder nach dem Tod außerhalb des Körpers existieren kann. Er widerspricht auch zum Beispiel der Auffassung des französischen Philosophen René Descartes. Er glaubt, die Welt würde aus zwei voneinander unabhängigen Substanzen bestehen, nämlich der denkenden Substanz, also dem Geist, und der ausgedehnten Substanz, der Materie. Die Auffassung des dialektischen Materialismus ist im Gegensatz zu diesen Vorstellungen aber im Einklang mit den Erkenntnissen der Wissenschaft. Zum Beispiel über das Nervensystem, die Entstehung des Bewusstseins und so weiter. 3.3.3 Gesetzmäßigkeiten und Kausalität. Drittens funktioniert diese einheitliche materielle Welt nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Diese Feststellung erscheint erstmal relativ banal. Gäbe es keine Gesetzmäßigkeiten, würde auf der Welt absolutes Chaos herrschen. Es gäbe dann auch keine festen Körper, weil diese ja erst durch die in den Atomen wirkenden Kräfte und die Verbindung zwischen den Molekülen gesetzmäßig zusammengehalten werden. Und natürlich gäbe es dann auch keine Menschen. Aber so banal diese Feststellung klingt, für viele Leute ist sie keineswegs selbstverständlich. Viele bürgerliche Ideologen vertreten die These, dass vielleicht die Natur bestimmten Gesetzen gehorcht, während aber ein anderer Bereich der materiellen Welt, nämlich die Gesellschaft und ihre geschichtliche Entwicklung, keine solche Gesetzmäßigkeiten aufweise. Mit dieser Auffassung werden wir uns im Kapitel 3.5 zum historischen Materialismus auseinandersetzen. An dieser Stelle genügt die Feststellung, dass grundsätzlich überhaupt nichts für die Annahme spricht, dass ein bestimmter Bereich der Realität von der gesetzmäßigen Entwicklung, der die Welt als Ganze unterliegt, ausgenommen sein könnte. Gesetzmäßigkeiten beruhen auf dem Prinzip der Kausalität. Kausalität bedeutet, dass bestimmte Ursachen unter bestimmten Bedingungen zu bestimmten Wirkungen und Folgen führen. Kausale Zusammenhänge existieren in der objektiven Realität und es kann keine Wirkung ohne Ursache geben. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, ist die Bewegung meiner Hand die Ursache davon, dass die Wasserleitung geöffnet wird und das Wasser herausströmt. Die Ursache-Wirkung-Beziehung kann aber auch komplexer sein. So gibt es notwendige und hinreichende Bedingungen für bestimmte Ereignisse. In unserem Beispiel ist es eine notwendige Bedingung, dass ich mit der Hand den Wasserhahn betätige, aber möglicherweise keine hinreichende Bedingung. Es kann zum Beispiel sein, dass das Wasser unten im Keller abgestellt ist und daher trotzdem kein Wasser aus dem Hahn kommt. Dann wäre die hinreichende Bedingung erst erfüllt, wenn ich im Keller das Wasser auch aufgedreht habe und die Leitung unter Druck steht. Jetzt haben wir uns aber nur einen vereinzelten Vorgang angesehen. In Wirklichkeit passiert aber natürlich nichts isoliert vom Rest der Welt, sondern jeder Prozess ist ein kleiner Teil des Gesamtprozesses. Was die Ursache einer Sache ist, kann die Folge einer anderen Sache sein und umgekehrt. Das Laufen des Wassers war in unserem Beispiel die Folge des Aufdrehens des Wasserhahns. Es wird aber wiederum auch die Ursache weiterer Ereignisse. Zum Beispiel, dass der Wasserzähler einen erhöhten Verbrauch anzeigt und die Wasserrechnung steigt. Das wiederum führt dazu, dass ich nach dem Bezahlen der Rechnung weniger Geld auf dem Konto habe und so weiter. Wenn wir die Gesetzmäßigkeiten bestimmter Vorgänge kennen, können wir diese Vorgänge voraussagen. Wir wissen dann, warum ein bestimmtes Ereignis so und nicht anders abläuft. Wir sprechen in diesem Fall von Notwendigkeit. Notwendig ist ein Zusammenhang, der nur so und nicht anders sein kann. Zufällig ist hingegen etwas, das auch anders sein könnte. Nach dem dialektischen Materialismus existieren sowohl notwendige als auch zufällige Zusammenhänge objektiv. Die Notwendigkeit ist ein innerer gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen verschiedenen Vorgängen. Zufällig sind die äußeren Bedingungen, in denen sich das Notwendige verwirklicht. Auch ein zufälliger Zusammenhang hat natürlich kausale Ursachen. Er entsteht nicht einfach aus dem Nichts. Er lässt sich aber nicht einfach aus den grundlegenden Gesetzmäßigkeiten genau so ableiten. So werden wir zum Beispiel sehen, dass der Kapitalismus notwendig immer wieder zu Wirtschaftskrisen führt. Er kann gar nicht anders. Aber wie genau diese Krisen vonstatten gehen, hängt auch von vielen Zufällen ab. Zur Gesetzmäßigkeit eines Vorgangs gehört auch, dass er, wenn die entsprechenden Bedingungen vorhanden sind, unter Garantie immer wieder auftritt, zu jeder Zeit an jedem Ort. Darauf beruht die Wissenschaft, aber auch unser Alltag. Wenn ein Gebäude gebaut wird, geht der Architekt davon aus, dass die Gesetze der Statik, die wir aus vergangenen Beobachtungen kennen, auch für die Zukunft gelten werden. Die Naturgesetze zu erkennen, hat sich der Mensch zur Aufgabe gemacht, seit er überhaupt begonnen hat, systematisch zu denken. Der dialektische Materialismus fasst die Erkenntnisse dieses Prozesses zusammen und bringt sie in einen einheitlichen Zusammenhang. Halten wir also fest. Unter einem Gesetz versteht der dialektische Materialismus einen notwendigen, allgemeinen und wesentlichen Zusammenhang zwischen Dingen und Prozessen, der sich bei Vorhandensein der entsprechenden Bedingungen wiederholen lässt. Textbox: Zufälligkeit und Notwendigkeit. Engels hat sich mit dem Verhältnis von Zufälligkeit und Notwendigkeit ausführlich beschäftigt. Er grenzt sich von zwei Auffassungen ab. Zum einen der Auffassung, die Zufall und Notwendigkeit als absoluten Gegensatz verstehen, demnach nur das, was auf allgemeine Gesetze zurückführbar ist, als notwendig gelten lassen und alles, was wir noch nicht verstehen, als zufällig. Engels kritisiert daran, dass damit die Wissenschaft sich selbst aufhebt, da sie ja gerade das erforschen müsste, was wir noch nicht verstehen, weil die Gesetzmäßigkeiten noch nicht erkannt sind. Auf der anderen Seite lehnt er auch die streng deterministische Auffassung ab, die Zufälligkeit überhaupt leugnet, indem sie jedes noch so kleine Detail des Universums für vom Anbeginn der Zeit an vorbestimmt hält. Engels beruft sich dagegen auf Hegel, der eine strikte Trennung zwischen Zufall und Notwendigkeit ablehnte, sondern den engen Zusammenhang zwischen beiden betonte. An anderer Stelle schreibt Engels dazu: Aber Zufall, das ist nur der eine Pol eines Zusammenhangs, dessen anderer Pol Notwendigkeit heißt. In der Natur, wo auch der Zufall zu herrschen scheint, haben wir längst auf jedem einzelnen Gebiet die innere Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit nachgewiesen, die in diesem Zufall sich durchsetzt. 3.3.4 Die Widersprüchlichkeit der materiellen Welt. Viertens ist die Materie in sich widersprüchlich. Diesen Gesichtspunkt haben wir bereits im vorherigen Kapitel besprochen. Allem, was existiert, wohnen einander entgegenwirkende Kräfte inne. Der Kampf dieser Gegensätze miteinander führt an einem bestimmten Punkt dazu, dass alles Existierende auch wieder aufhört zu existieren. Ewig und unzerstörbar ist nur die Materie selbst, sowie bestimmte grundlegende Gesetzmäßigkeiten, nach denen sie sich bewegt. Die Form der Materie und ihrer Bewegung ändern sich jedoch ständig. 3.3.5 Bewegungsformen der Materie. Wir können dabei drei grundlegende Bewegungsformen der Materie unterscheiden, die gleichzeitig unterschiedliche Entwicklungsstufen der Materie darstellen. Die erste Bewegungsform ist die anorganische Bewegung. Darunter fällt alle Bewegung toter Gegenstände in der Natur, also alles, was von der Physik, Chemie, Astronomie und so weiter untersucht wird. Die zweite Bewegungsform, die sich aus der ersten heraus entwickelt hat, ist das Leben, also Entstehung, Lebensprozess und Tod der Organismen. Diese wird von der Biologie und verwandten Wissenschaftszweigen, zum Beispiel der Medizin, untersucht. Die dritte und höchste Bewegungsform, die wiederum nur auf Grundlage des Lebens entstehen konnte, ist die menschliche Gesellschaft in ihrer Entwicklung. Hierfür sind die Gesellschaftswissenschaften, also Geschichtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und so weiter, zuständig. Warum brauchen wir unterschiedliche Wissenschaftszweige für unterschiedliche Forschungsgegenstände? Weil offenbar die Entwicklungsgesetze der unterschiedlichen Bereiche der Realität nicht dieselben sind. Natürlich würde niemand behaupten, dass in der menschlichen Gesellschaft die Gesetze der Physik, wie zum Beispiel die Gravitation, das Massenerhaltungsgesetz und so weiter, nicht gelten würden. Aber mit diesen Gesetzen ist auf dem Gebiet der Gesellschaft auch nicht viel anzufangen, wenn man die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung verstehen will. Das zeigt also, dass die Gesetze, die innerhalb der drei verschiedenen Grundformen der Bewegung gelten, zwar einander nicht widersprechen können, aber auch nicht aufeinander reduzierbar sind. Da die Spezifik der höheren Bewegungsformen nicht vernachlässigt werden darf, sind die biologischen und gesellschaftlichen Wissenschaften ebenso wichtig wie Physik und Chemie. Anhand der drei Bewegungsformen haben wir gesehen, dass die Materie sich nicht einfach nur bewegt, sondern sich entwickelt. Entwicklung bedeutet, dass die Veränderung vom Niederen zum Höheren stattfindet. Dass also die Zusammenhänge komplexer werden und qualitativ neue Entwicklungsstufen mit jeweils eigenen Bewegungsgesetzen hervorbringen. So entstanden aus einfachen, leichten Atomen immer schwerere Elemente, die wiederum komplexere Molekülverbindungen möglich machten. Aus Kohlenstoffverbindungen entstanden Nukleinsäuren, aus diesen entstanden Aminosäuren und Proteine, Zellen, mehrzellige Lebewesen, schließlich hochentwickelte Lebewesen wie die Säugetiere, deren Intelligenz sich mit der Evolution immer höher entwickelte. Auch in der Geschichte ist eine Entwicklung der Gesellschaft vom Niederen zum Höheren feststellbar, wie wir sehen werden. Fassen wir nun zusammen. Der dialektische Materialismus ist eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass die Welt einheitlich ist und sich nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten bewegt, die in der Widersprüchlichkeit der Materie begründet sind. Der dialektische Materialismus ist eine parteiliche Philosophie. Er stellt sich konsequent sowohl gegen den Idealismus als auch die metaphysischen Weltauffassungen. Wir werden sehen, dass er dadurch auch im Klassenkampf Partei ergreift. Denn indem er die Gesetze alles Seienden erforscht und nicht vor bestimmten verbotenen Fragen Halt macht, indem er auch die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung aufdeckt, dient er dem gesellschaftlichen Fortschritt und den Interessen der Arbeiterklasse. Dazu jedoch später mehr. Kapitel 3.4 Erkenntnis als Widerspiegelung der objektiven Realität. In der Philosophie waren Fragen der Erkenntnis immer von großer Bedeutung. Der Teil der Philosophie, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, heißt Erkenntnistheorie. In der Erkenntnistheorie gab es zwei grundlegende Fragen, um die die verschiedenen Philosophieschulen sich immer gestritten haben. Erstens, gibt es eine objektive Realität, also existiert die Welt außerhalb unseres Bewusstseins? Zweitens, wenn ja, kann diese objektive Realität sich im Bewusstsein ausdrücken? Oder anders formuliert, sind unsere Wahrnehmungen in der Lage, ein zumindest annähernd wirklichkeitsgetreues Bild der objektiven Realität abzugeben? Eine materialistische Erkenntnistheorie muss beide Fragen zwangsläufig mit Ja beantworten. Es gibt eine objektive Realität und wir können sie erkennen. Das entspricht erstmal dem, wovon wir alle in unserem Alltagsleben ausgehen, wenn auch meistens unbewusst. Wir bleiben an der roten Ampel stehen, weil wir davon ausgehen, dass die Ampel wirklich rot ist und wir möglicherweise wirklich von einem Auto gerammt werden, wenn wir die Verkehrsregeln missachten. Wir gehen also nicht davon aus, dass unsere Wahrnehmung der roten Ampel und des Verkehrs reine Illusion unseres Verstandes sind. Trotzdem gab und gibt es bis heute verschiedene Theorien, die anzweifeln, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Diese kann man aber relativ leicht widerlegen. Denn erstens ist die Aussage, es gibt keine objektive Wahrheit, schon an sich ein logischer Widerspruch. Wer diese Aussage macht, sagt damit ja, dass es objektiv wahr ist, dass es keine objektive Wahrheit gäbe. Und zweitens können wir unsere Auffassungen über die Realität an der Praxis überprüfen. Wir merken ja, dass unsere Annahmen über die Ampel und den Verkehr richtig waren, wenn wir die Verkehrsregeln missachten und dann die Konsequenzen davon erfahren. Indem der Mensch sich in seinem Handeln gemäß seinen Einsichten über die Realität verhält, erfährt er objektiv, ob seine Erkenntnisse der Wirklichkeit im Wesentlichen entsprechen oder nicht. Die Praxis gibt unserem Bewusstsein eine objektive Bestätigung und treibt so den Erkenntnisprozess voran. Das heißt aber auch nicht, dass man eine Erkenntnis nur dann als wahr ansehen kann, wenn sie in der Praxis überprüft wurde. Auch durch das abstrakte Denken, mit dem wir uns gleich beschäftigen werden, ist der Mensch in der Lage, aus gegebenen, wahren Erkenntnissen neue Einsichten abzuleiten. Wenn wir beispielsweise grundsätzlich verstanden haben, wie Addition funktioniert, müssen wir nicht erst jede einzelne Rechnung irgendwie an der Praxis überprüfen, zum Beispiel an einem Rechenschieber, sondern können auch durch rein logisches Denken zu neuen Erkenntnissen kommen. 3.4.1 Eine materialistische Erkenntnistheorie. Marx und Engels vertraten als Materialisten natürlich auch eine materialistische Erkenntnistheorie. So ging Engels davon aus, dass die Begriffe unseres Denkens, die sich mit den Formen der existierenden Dinge beschäftigen, ein Abbild der Realität seien. Diese Begriffe, Zitat, kann das Denken niemals aus sich selbst, sondern eben nur aus der Außenwelt schöpfen und ableiten. Denn nicht in einem einzigen Fall, so viel bis heute bekannt, sind wir zu dem Schluss gedrängt worden, dass unsere wissenschaftlich kontrollierten Sinneswahrnehmungen in unserem Gehirn Vorstellungen von der Außenwelt erzeugen, die ihrer Natur nach von der Wirklichkeit abweichen oder dass zwischen der Außenwelt und unseren Sinneswahrnehmungen von ihr eine angeborene Unverträglichkeit besteht. Lenin entwickelt diese Auffassungen zu einer umfassenderen Erkenntnistheorie weiter. Der Widerspiegelungstheorie. Demnach können wir uns den Vorgang der Erkenntnis bildhaft so vorstellen wie ein Spiegelbild. Erkenntnisse können wir also definieren als richtige Widerspiegelung der Wirklichkeit im Bewusstsein des Menschen. Daraus ergeben sich direkt die Fragen: Gibt es auch eine falsche Widerspiegelung der Wirklichkeit? Und ist diese dann keine Erkenntnis? Dazu kommen wir gleich. Beschäftigen wir uns aber zuerst damit, wie Erkenntnis vonstatten geht. Denn die Metapher Widerspiegelung hat auch ihre Grenzen. Wenn wir uns ein Bild von der Wirklichkeit machen, dann dürfen wir uns das nicht wie eine fotografische Momentaufnahme vorstellen. Vielmehr ist Erkenntnis immer als Prozess zu verstehen. Lenin schreibt dazu: In der Erkenntnistheorie muss man, ebenso wie auf allen anderen Gebieten der Wissenschaft, dialektisch denken. Das heißt, unsere Erkenntnis nicht für etwas Fertiges und Unveränderliches halten, sondern untersuchen, auf welche Weise das Wissen aus Nichtwissen entsteht, wie unvollkommenes, nicht exaktes Wissen vollkommener und exakter wird. Wir haben also immer sowohl Wissen über bestimmte Sachverhalte im Kopf als auch Nichtwissen. Einige Dinge stellen wir uns falsch oder zu einfach vor. Über andere Dinge wissen wir vielleicht noch gar nichts. Dadurch ist unser Bild unvollständig. Wie wir aber nun wissen, können wir Dinge nur dann wirklich verstehen, wenn wir sie in ihrer Gesamtheit betrachten. Letztlich ist ja alles Existierende Teil des einheitlichen Weltzusammenhangs. Daher sagt Lenin: Der menschliche Begriff von Ursache und Wirkung vereinfacht immer etwas den objektiven Zusammenhang der Naturerscheinungen. Er spiegelt ihn nur annähernd wider, indem er diese oder jene Seiten des einen einheitlichen Weltprozesses künstlich isoliert. 3.4.2 Warum ist Wahrheit relativ? Unser Wissen über die Welt kann also durchaus wahr sein, aber das ist nur eine relative Wahrheit. Die absolute Wahrheit existiert nur außerhalb unseres Bewusstseins in Form der unendlich umfassenden Wirklichkeit. Unser Wissen kann sich dieser absoluten Wahrheit annähern, indem wir immer mehr wahre Erkenntnisse ansammeln und diese in einen Zusammenhang bringen. Wir können die absolute Wahrheit aber nie erreichen. Warum nicht? Erstens, weil die Wirklichkeit unendlich groß und komplex ist und es daher unmöglich ist, alle Aspekte und Einzelheiten des Universums zu erkennen. Zweitens aber auch, weil die Materie in ständiger Bewegung ist, sich also ständig verändert. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass auch der Erkenntnisprozess nie abgeschlossen sein wird. Seit Anbeginn der Menschheit hat der Mensch sein Wissen über die Welt ständig vermehrt, also sein Nichtwissen in Wissen verwandelt. Diese Relativität unseres Wissens und der Wahrheiten, die wir erkennen, ist sehr wichtig, denn sie erlaubt uns auch einen anderen Blick auf die Geschichte der Menschheit. Aus heutiger Sicht mag es so erscheinen, als wären die früheren Generationen von Menschen allesamt dumm und unwissend gewesen. Mit dieser Sichtweise ist es aber unmöglich, die Erkenntnis als ständig fortschreitenden Prozess zu verstehen. Es wird also unmöglich zu erklären, wie wir zu unserem heutigen Wissensstand überhaupt gekommen sind. Und wir vergessen damit, dass wir auch heute noch sehr vieles nicht wissen. Machen wir uns diesen Prozess an einem Beispiel klar. Die antiken Philosophen Demokrit und Leukippos gingen zum ersten Mal davon aus, dass die Materie aus winzigen, unteilbaren Teilchen besteht. Diese nannten sie Atome, was auf Griechisch unteilbar bedeutet. Heute weiß jeder, dass Atome nicht unteilbar sind, dass ihre Annahme also falsch war. Trotzdem war sie ein großer wissenschaftlicher Fortschritt, auch wenn es damals nichts weiter als eine Vermutung war, die sich nicht wissenschaftlich beweisen ließ. Denn Jahrtausende später entdeckte man die Existenz der Atome. Von da aus entwickelten Generationen von Wissenschaftlern immer neue Atommodelle, um nur ein paar zu nennen. Joseph John Thomsons Modell des Atoms als gleichmäßig verteilter positiver Ladung mit negativen Elektronen, die sich darin bewegen, Ernest Rutherfords Modell eines positiven Atomkerns mit einer Hülle, in der sich die Elektronen bewegen, Bohrs Atommodell mit einem positiven Kern und Elektronen, die sich auf Kreisbahnen bewegen, und dann das Atommodell der Quantenmechanik, nachdem die Atomkerne und die Elektronen über sogenannte Wellenfunktionen beschrieben werden, aus denen zum Beispiel die Aufenthaltswahrscheinlichkeit und die Energien der Teilchen berechnet werden können. Wir sehen also, dass es trotz bestimmter, unvollständiger und falscher Annahmen unpassend wäre, die früheren Stufen der Erkenntnis einfach als falsch zu verwerfen. Sinnvoller ist es, sie als Stufen in einem Erkenntnisprozess zu verstehen, der wie alles andere auch vom Niederen zum Höheren aufsteigt. 3.4.3 Wie aus Wahrnehmung Erkenntnis wird. Unsere Erkenntnisse über die Welt kommen aus der Wahrnehmung. Sind Wahrnehmung und Erkenntnis also dasselbe? Nein. Denn zur Erkenntnis gehört nicht nur das, was wir über unsere Sinnesorgane, also Augen, Ohren und so weiter, aufnehmen. Wäre das so, würden wir in der unendlichen Flut an Informationen, die auf uns einströmen, geradezu ertrinken. Wir wären gar nicht in der Lage, diese Masse an Informationen abzuspeichern, geschweige denn, uns in ihr irgendwie zurechtzufinden. Der menschliche Geist und auf geringerer Stufe auch schon viele Tiere ist in der Lage, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Empfindungstatsachen herzustellen und diese zu verallgemeinern. Schon die Empfindungen über die Sinnesorgane sind Verbindungen von mehreren Reizen, die die Existenz komplexer Erscheinungen anzeigen. Wir nehmen ja nicht jeden Farbreiz, jedes Lichtteilchen im Auge einzeln wahr, sondern es zeigt sich uns bereits ein zusammengesetztes Bild. Der Mensch bildet daraus dann Begriffe, die diese Zusammenhänge zusammenfassen und den Wesenskern, um den es geht, herausstellen. Wenn wir sagen, das ist ein Hund, dann sprechen wir zwar einerseits von einem ganz bestimmten Tier, wir ordnen es aber der allgemeinen Kategorie Hund zu. Wir sprechen hier von einer Abstraktion. Der einzelne Hund ist konkret ein Individuum. Der Begriff Hund dagegen bezeichnet eine ganze Gruppe von Tieren und keinen speziellen Hund. Abstrahieren kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, dass man die besonderen Eigenschaften einer Sache abzieht und nur das Allgemeine übrig bleibt. So ist es nicht entscheidend, ob der Hund groß oder klein ist, schwarz oder braun und so weiter. Die Zuordnung dieses speziellen Tieres zur Kategorie Hund ist aber nicht willkürlich. Sie ist kein bloßes Hirngespinst. Sie ist selbst auch eine Widerspiegelung eines realen materiellen Sachverhalts, nämlich, dass alle Hunde gemeinsames Genmaterial besitzen, sich miteinander fortpflanzen können, ein ähnliches Raubtiergebiss haben, kurz zur selben Tierart gehören. Abstraktionen sind also nicht rein ideell, in unserem Kopf geschaffen, sondern unsere abstrakten Begriffe sind ebenfalls Widerspiegelungen von materiellen Zusammenhängen. Begriffliches Denken, das Abstrahieren und Zusammenhänge, zum Beispiel Kausalbeziehungen, herstellen kann, ist eine notwendige Voraussetzung für systematische Erkenntnis und damit auch für den Fortschritt der Technik und letzten Endes das gesellschaftliche Zusammenwirken. Lenin sagt dazu: Das Denken, das vom Konkreten zum Abstrakten aufsteigt, entfernt sich nicht, wenn es richtig ist, von der Wahrheit, sondern nähert sich ihr. Die Abstraktion der Materie, des Naturgesetzes, die Abstraktion des Wertes und so weiter, mit einem Wort alle wissenschaftlichen, richtigen, ernstzunehmenden, nicht unsinnigen Abstraktionen spiegeln die Natur tiefer, richtiger, vollständiger wider. Erkenntnis ist also nicht bloßes Wahrnehmen, sondern eine dialektische Einheit von Wahrnehmung und begrifflichem Denken, wobei sich beides gegenseitig voraussetzt und beeinflusst. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse leiten den Menschen in der Praxis an. Sein Handeln beruht auf dem, was er über seine Umwelt an Erkenntnissen gewonnen hat. 3.4.4 Sind Widerspiegelungen immer richtig? Nun zurück zur Frage, ob die Widerspiegelung in unserem Kopf immer richtig ist. Diese Frage wird jeder spontan verneinen. Jeder kennt Sinnestäuschungen, zum Beispiel optische Täuschungen. Dass es so etwas gibt, heißt aber natürlich nicht, dass wir uns grundsätzlich gar nicht mehr auf unsere Sinne verlassen können. Denn sie haben sich durchaus so herausgebildet, dass sie im Regelfall die für das Überleben notwendigen Informationen korrekt liefern. Außerdem haben wir ja mehrere Sinnesorgane, sodass die Täuschung eines Sinnesorgans meistens durch die anderen schnell aufgedeckt wird. Aber auch Begriffsbildungen müssen nicht zwangsläufig eine richtige Widerspiegelung der Realität sein. Beispielsweise glauben manche Menschen an Gespenster. Es gibt aber keine Gespenster. Folglich ist der Begriff Gespenst keine richtige Widerspiegelung eines tatsächlich existierenden Phänomens. Vergleichbar ist der Glaube vieler bürgerlicher Ökonomen an einen selbstregulierenden Markt, der sich automatisch immer im Gleichgewicht befindet und aus sich heraus keine Krisen erzeugt. Wenn Marxisten davon sprechen, dass die Erkenntnis ein Abbild oder eine Widerspiegelung der objektiven Realität darstellt, dann meinen sie damit also keineswegs, dass diese Widerspiegelung immer richtig ist. Dass unser Wissen immer unvollständig ist, wurde ja bereits festgestellt. Dass es immer auch historisch bedingt ist, werden wir im folgenden Kapitel noch feststellen. Aber natürlich kann es auch einfach falsch sein. Tatsächlich gehört es zur gesetzmäßigen Funktionsweise der kapitalistischen Gesellschaft, dass sie regelmäßig auch falsches Bewusstsein hervorbringt, dass die Menschen also die wahren Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus keineswegs erkennen. Darauf hat auch Lenin in seiner Erkenntnistheorie hingewiesen. Das gesellschaftliche Sein und das gesellschaftliche Bewusstsein sind nicht identisch. Ebenso wenig wie Sein überhaupt und Bewusstsein überhaupt identisch sind. Daraus, dass die Menschen als bewusste Wesen in gesellschaftlichem Verkehr treten, folgt keineswegs, dass das gesellschaftliche Bewusstsein mit dem gesellschaftlichen Sein identisch ist. Wenn die Menschen miteinander in Verkehr treten, sind sie sich in allen einigermaßen komplizierten Gesellschaftsformationen und insbesondere in der kapitalistischen Gesellschaftsformation nicht bewusst, was für gesellschaftliche Verhältnisse sich daraus bilden, nach welchen Gesetzen sie sich entwickeln und so weiter. Was bringt also der Begriff Widerspiegelung? Legt es nicht eine viel zu stark vereinfachte Vorstellung nahe, wonach unser Bild von der Realität immer richtig sein muss? Zunächst einmal betont der Begriff der Widerspiegelung vor allem, dass die Bilder unserer Wahrnehmung und damit auch die Erkenntnisse aus der materiellen Wirklichkeit kommen und diese annähernd abzubilden versuchen. Nun ist aber auch ein Spiegelbild nicht genau wirklichkeitsgetreu, was schon damit anfängt, dass es spiegelverkehrt ist. Bei einem Konkav- oder Konvexspiegel ist das Bild aber auch verzerrt. Wenn der Spiegel schmutzig ist, wird es ungenau und so weiter. Und im übertragenen Sinne ist es bei unserer Erkenntnis auch so. Je nachdem, wie gut unsere Sinnesorgane ausgebildet sind, welche Hilfsmittel wir benutzen, wie umfassend unser Wissen über die Welt ist, wie geeignet oder ungeeignet unsere theoretischen Annahmen über die Welt sind, ist das Abbild der Realität, das wir erhalten, besser oder schlechter, näher oder weiter entfernt von der Wahrheit. Aber es ist und bleibt ein Abbild der Realität. 3.4.5 Der Begriff der Widerspiegelung im dialektischen Materialismus. Fassen wir zusammen. Unter dem dialektisch-materialistischen Begriff der Widerspiegelung als Grundlage der Erkenntnis verstehen wir: Erstens, dass der Gegenstand der Abbildung auch ohne das Abbild existiert, aber das Abbild nicht ohne den abgebildeten Gegenstand. Zweitens, dass die Widerspiegelung durch die Einwirkung der objektiven Realität auf die Sinnesorgane entsteht und dann zum Bewusstseinsinhalt verarbeitet wird. Drittens, dass das Abbild im Kopf und der abgebildete Gegenstand nicht dasselbe sind, da der Gegenstand materiell existiert, während das Abbild nur ideell ist. Trotzdem kann uns das Abbild aber zuverlässige Informationen über die Welt geben. Viertens, dass Erkenntnis nur als Prozess der Annäherung an die absolute Wahrheit stattfinden kann, ohne diese jemals erreichen zu können. Fünftens, dass Widerspiegelung nicht zwangsläufig bedeutet, dass das Abbild in unserem Kopf auch dem Gegenstand entspricht, dass unsere Auffassungen also falsch sein können. Und sechstens, dass wir die Zuverlässigkeit der Abbilder durch die Praxis überprüfen können. Wir haben uns jetzt mit der Widerspiegelungstheorie als Erkenntnistheorie beschäftigt. Lenin beschränkt den Begriff Widerspiegelung aber nicht auf die Frage der Erkenntnis, also die Frage, wie unsere Bewusstseinsinhalte zustande kommen. Er sagt, es ist aber logisch anzunehmen, dass die ganze Materie eine Eigenschaft besitzt, die dem Wesen nach der Empfindung verwandt ist, die Eigenschaft der Widerspiegelung. Wie ist das zu verstehen? Wir haben ja bereits festgestellt, dass die Welt als allumfassender Gesamtzusammenhang zu verstehen ist, als Gefüge von unendlich vielen Beziehungen zwischen den einzelnen Dingen. Indem aber alles miteinander in Wechselwirkung steht, hinterlässt jedes einzelne Ding seine Spuren in den anderen Dingen. Indem ein Ding auf ein anderes einwirkt, verändert es dieses, drückt ihm seinen Stempel auf. Beispielsweise sind die Insekten im Verlauf der Erdgeschichte immer kleiner geworden, weil der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre abnahm und dieser somit nicht mehr ausreichte, um ihre großen Körper zu versorgen. Man kann also sagen, die Veränderung der chemischen Zusammensetzung spiegelt sich wieder in der Veränderung der Organismen der Insekten. Ein anderes Beispiel. Die europäischen Staaten führten im Mittelalter viele Kriege gegen die arabischen Königreiche. Außerdem gab es aber auch Handel und kulturellen Austausch. Durch diese Wechselwirkung wurden in die europäischen Sprachen einige arabische Wörter übernommen, auch im Deutschen, zum Beispiel Alkohol, Zucker oder Sofa. Auch hier spiegelt sich die eine Kultur durch jahrhundertlange Wechselwirkungen in der anderen Kultur wider. Es zeigt sich also, dass die Art der Widerspiegelung, durch die Erkenntnis zustande kommt, letzten Endes nur eine Sonderform des allgemeinen Vorgangs der Widerspiegelung ist, nämlich bewusste Widerspiegelung mit Hilfe der Sinne und der Denkfähigkeit des Menschen. Wir können die Dinge also deshalb erkennen, weil sie sowieso auf uns einwirken und unsere Sinne in der Lage sind, uns diese Einwirkung, Widerspiegelung, zu Bewusstsein zu bringen.